Mal gucken, ob es klappt mit Mikro. Vor gut einem Jahr habe ich schon mal mein Publikum beschimpft. Vor gut einem Jahr habe ich Abgesänge auf die Szene vorgelesen. Seit gut 3 Jahren lese ich Texte vor. Ich las Texte über PolizistInnen, ich las Texte gegen Polizei und ich habe nicht gesagt, dass PolizistInnen das Problem sind. Ich habe nicht gesagt, dass die Polizei das Problem ist. Ich habe gesagt, dass eine Gesellschaft problematisch ist, die sich eine Polizei leistet. Ich las Texte über Nazis, ich las Texte gegen Rechtsruck. Ich habe nicht gesagt, dass Nazis allein das Problem sind. Ich habe nicht gesagt, dass der Rechtsruck allein das Problem ist. Ich habe gesagt, dass es jetzt problematisch ist, sich Geschichte sich aber nicht wiederholt, sondern sich fortsetzt und Nazis nie verschwunden waren, sondern gerade die Früchte ernten, die sie schon lange säen. Ich las Texte über steigende Mieten. Ich las Texte gegen Gentrifizierung. Ich habe nicht gesagt, dass steigende Mieten das Problem sind. Ich habe nicht gesagt, dass Gentrifizierung das Problem ist. Ich habe gesagt, dass es problematisch ist, dass einige sagen können, dies oder jenes Haus ist meins. Und andere glauben ihnen diesen Scheiß auch noch und viele müssen deshalb Angst um ihre Zukunft haben. Ich las Texte über keine Zukunft. Ich las Texte über Punk. Ich habe nicht gesagt, dass wir keine Zukunft haben. Ich habe nicht gesagt, dass Punk keine Zukunft hat. Ich habe gesagt, dass ein möglichst gutes Leben für alle möglich ist. Ich sage immer, dass ein möglichst gutes Leben für möglichst alle möglich ist. Ein möglichst gutes Leben ist möglich. Ein möglichst gutes Leben ist möglich, trotz unseres Lebens in einem offensichtlich zerstörerischen System. Ein möglichst gutes Leben ist trotzdem möglich. Ein möglichst gutes Leben ist möglich, trotzdem wir in einem zerstörerischen System ohne Zukunft leben. Ein möglichst gutes Leben ist in Zukunft möglich. Ein möglichst gutes Leben ist in Zukunft möglich, weil die Zukunft des zerstörerischen Systems ist, keine Zukunft zu haben. Ein möglichst gutes Leben ist möglich, wenn wir die Angst vor der Zukunft des zerstörerischen Systems abschütteln. Die Zukunft des zerstörerischen Systems ist es, keine Zukunft zu haben. Ein möglichst gutes Leben hat Zukunft. Ein möglichst gutes Leben hat Zukunft, wenn wir anstreben, dass ein möglichst gutes Leben Zukunft hat. Ein möglichst gutes Leben hat Zukunft, wenn wir keine Angst vor dem möglichst guten Leben in Zukunft haben. Ich habe immer gegen die Angst vor dem möglichst guten Leben gelesen. Ich habe immer gegen das gelesen, was Angst vor dem möglichst guten Leben macht. Ich las Texte über PolizistInnen. Ich las Texte gegen Polizei. Ich las Texte über Nazis. Ich las Texte gegen den Rechtsruck. Ich las Texte über steigende Mieten. Ich las Texte gegen Gentrifizierung. Ich las Texte über keine Zukunft. Ich las Texte über Punk. Ich las Punkrock-Lyrik-Lesungen. Ich habe Punkrock-Lyrik-Lesungen gelesen. Ich werde Punkrock-Lyrik-Lesungen lesen. Ich lese heute keine Punkrock-Lyrik-Lesung. Ich lese heute keine Punkrock-Lyrik-Lesung, weil ich angefangen habe, Punkrock-Lyrik-Lesungen zu lesen, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat. Weil der russische Angriff auf die Ukraine begonnen hat, las ich über Krieg. Ich las über Krieg und ich las über Militär. Und ich las Punkrock-Lyrik gegen Krieg. Ich las Punkrock-Lyrik gegen Militär. Doch das will ich jetzt nicht mehr. Ich lese heute über euch. Und bitte nehmt es nicht persönlich, wenn ich lese, was ich über euch geschrieben habe, was ich über euch geschrieben habe, als ich an euch dachte. Bitte nehmt es nicht persönlich, wenn ihr gleich hört, was ich von euch dachte, als ich wieder über Krieg geschrieben habe, als ich wieder über Militär geschrieben habe, als ich an euch dachte und an Militarisierung. Hört ihr Krieg? Hört ihr Militär? Hört ihr Aufrüstung? Hört ihr Militarisierung? Da seid euch sicher. Bitte nehmt es nicht persönlich. Seid euch sicher, da dachte ich an euch. An euch und an die Zeitenwende. An die Zeitenwende und an euch dachte ich. Militaristisch dachte ich, seid ihr. Kriegstüchtig seid ihr, dachte ich. Aufgerüstet dachte ich, seid ihr. Schrieb ich, lese ich, mache ich hörbar. Hört er mich? Hört er mich nicht? Hört er nicht? Dachte ich, schrieb ich, lese ich. Bitte nehmt es nicht persönlich. Jetzt geht's gleich los. Thank you. falsch. Technik muss man auch bedienen können, das ist jetzt richtig. Jetzt geht's los. Es ging schon los. Es war schon losgegangen, bevor ihr angefangen habt, über Krieg nachzudenken. Bevor der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann, war es schon losgegangen. Als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann, ging es schon los mit euren Forderungen. Ging es schon los. Es ging schon los, dass ihr gefordert habt, man müsse doch was tun. Damit ging es los, dass ihr gefordert habt, man müsse doch was tun. Und um was zu tun, habt ihr gefordert. Waffen zu liefern, habt ihr gefordert. Den Luftraum zu sperren, habt ihr gefordert. Ihr habt gefordert, ein Eingreifen habt ihr gefordert. Weil Krieg ist, habt ihr ein Eingreifen gefordert. In den Krieg eingreifen habt ihr gefordert. Mit Krieg in den Krieg eingreifen habt ihr gefordert. Krieg habt ihr gefordert, weil der Krieg euch gefordert hat. Der Krieg hat euch gefordert, weil der Krieg euch fordert. Der Krieg fordert euch, weil der Krieg euch fordert. Krieg fordert Krieg. Krieg fordert Krieg, weil Krieg Krieg ist. Krieg ist Krieg, weil Krieg Krieg ist. Weil Krieg Krieg ist, ist Krieg, wenn Krieg Krieg ist. Wenn Krieg ist, ist Krieg. Wenn Krieg ist, haben alle verloren, weil Krieg ist. Weil Krieg ist, haben alle verloren, wenn Krieg ist. Krieg wird nicht gewonnen. Krieg wird geführt. Krieg wird geführt, um zu verlieren. Krieg wird geführt, um den Verstand zu verlieren. Wenn Krieg geführt wird, wird nicht mehr verstanden, warum Krieg geführt wird. Krieg wird geführt, um nicht mehr zu verstehen, weshalb Krieg geführt wird. Wenn Krieg geführt wird, wird nicht für ein möglichst gutes Leben Krieg geführt. Krieg wird nicht für ein möglichst gutes Leben geführt. Krieg wird aus wirtschaftlichen Gründen geführt. Krieg wird aus geopolitischen Gründen geführt. Krieg wird aus nationalistischen Gründen geführt. Krieg wird aus völkischen Gründen geführt. Krieg wird aus rassistischen Gründen geführt. Krieg wird aus absurden Gründen geführt. Krieg führen ist absurd. Krieg führen ist absurd. Dem Krieg Waffen liefern ist absurd. Für den Krieg Christen ist absurd. Für den Krieg trainieren ist absurd. Im Krieg kämpfen ist absurd. Im Krieg sterben ist absurd. Im Krieg töten ist absurd. Aber folgerichtig. Folgerichtig, weil der Krieg einer Logik folgt. Der Krieg folgt einer absurden Logik. Der Krieg folgt einer absurden Logik, auf die das Sterben folgt. Der Krieg folgt einer absurden Logik, auf die das Töten folgt. Im Krieg folgt dem Töten das Sterben. In der Logik des Krieges folgt dem Töten das Sterben. Töten und Sterben sind die Folgen des Krieges. Wer Krieg sagt, muss töten sagen. Wer Krieg sagt, muss sterben sagen. Wer Krieg sagt, muss vom Leben schweigen. Wer Krieg sagt, sagt Absurdes. Wer Krieg sagt, sagt Absurdes, weil er lebt, um vom Töten zu sprechen. Wer Krieg sagt, sagt Absurdes, weil er lebt, um vom Sterben zu sprechen. Wer Krieg sagt, sagt Absurdes, weil er sagt, ein möglichst gutes Leben wäre nicht möglich. Wer Krieg sagt, hat vergessen, dass ein möglichst gutes Leben möglich ist. Ein möglichst gutes Leben ist möglich, wenn kein Krieg ist. Wenn Krieg ist, ist kein möglichst gutes Leben möglich. Im Krieg geht vergessen, dass es ein Leben ohne Krieg gibt. Krieg beendet das Leben. Krieg beginnt das Töten. Krieg beginnt das Sterben. Krieg beendet Leben. Krieg ist Moppelkotze. Krieg ist Moppelkotze, weil er vergessen lässt. Krieg lässt vergessen, dass es ein Leben ohne Krieg gibt. Krieg lässt vergessen, dass es ein Leben gibt. Krieg lässt vergessen, dass es ein Leben gibt, das mehr ist als Überleben. Krieg lässt vergessen, sich zu erinnern. Krieg lässt vergessen, sich zu erinnern, dass es ein Leben ohne Krieg gibt. Krieg lässt vergessen, sich zu erinnern, dass es ein Leben gibt. Krieg lässt vergessen, sich zu erinnern, dass es ein Leben gibt, das mehr ist als Überleben. Leben ist mehr als Überleben. Leben ist mehr als Krieg überleben. Leben ist die Möglichkeit, ein möglichst gutes Leben zu haben. Leben ist, sich zu erinnern, dass ein möglichst gutes Leben möglich ist. Krieg ist zu vergessen, dass ein möglichst gutes Leben möglich ist. Krieg ist Moppelkotze. Und ihr wisst, dass Krieg Moppelkotze ist. Ihr wisst, dass Krieg Töten bedeutet. Ihr wisst, dass Krieg Sterben bedeutet. Ihr wisst, dass Krieg Zerstörung bedeutet. Bitte nehmt es nicht persönlich. Ich erinnere euch daran. Ich erinnere euch daran, dass Krieg Moppelkotze ist. Als der russische Angriffskrieg begann, habe ich euch erinnert. Ich habe euch erinnert, dass es ein Leben jenseits des Krieges gibt. Leben gibt es nur jenseits des Krieges. Ich erinnere euch daran, dass ein möglichst gutes Leben möglich ist. Ein möglichst gutes Leben ist nur ohne Krieg möglich. Ich erinnere euch daran. Ich habe euch erinnert. Ich habe mich wiederholt. Ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich und sage, Krieg ist Moppelkotze. Ich wiederhole mich und sage, Krieg bedeutet Töten. Ich wiederhole mich und sage, Krieg bedeutet Sterben. Ich wiederhole mich und sage, Krieg bedeutet Zerstörung. Ich wiederhole mich und sage, Krieg beendet Leben. Bitte nehmt es nicht persönlich. Ich habe mich erinnert, bevor es losgegangen war. Ich habe euch erinnert, als es losgegangen ist. Ich habe euch erinnert, als ihr losgegangen seid. Ihr seid losgegangen und ihr habt gefordert, was der Krieg von euch gefordert hat. Ihr seid losgegangen und ihr habt gefordert, den Luftraum zu sperren. Ihr seid losgegangen und ihr habt gefordert, Waffen zu liefern. Ihr seid losgegangen und ihr habt gefordert, was der Krieg von euch gefordert hat. Ihr seid losgegangen und ihr habt Krieg gefordert. Ihr seid losgegangen und ihr seid in den Krieg gezogen. Bitte nehmt es nicht persönlich. Als es losging, als der russische Angriffskrieg losging, seid ihr in den Krieg eingetreten. Seit der russische Angriffskrieg begann, folgt ihr der Logik des Krieges. Mit dem russischen Angriffskrieg seht ihr nur noch zwei Seiten. Ihr seht nur noch das Töten der einen und das Sterben der anderen. Ihr seht nur noch das Sterben der einen und das Töten der anderen. Ihr meint, ihr müsstet euch entscheiden. Ihr meint, ihr müsstet euch entscheiden für das Töten der einen und für das Sterben der anderen. Ihr meint, ihr müsstet euch entscheiden für das Sterben der einen und für das Töten der anderen. Ihr meint, ihr müsstet euch entscheiden. Ihr meint, ihr müsstet euch für das eine oder das andere entscheiden. Ihr meint, es gäbe keine andere Wahl. Ihr meint, es gäbe keine andere Wahl als zwischen den Parteien. Ihr meint, im Krieg gäbe es keine andere Wahl. Ihr meint, im Krieg gäbe es nur Kriegsparteien. Im Krieg gäbe es nur Kriegsparteien, wenn man im Krieg ist. Gibt es nur Kriegsparteien? Wenn ihr meint, ihr müsstet im Krieg Partei ergreifen, dann seid ihr im Krieg. Wenn ihr meint, im Krieg Partei ergreifen zu müssen, dann seid ihr Kriegspartei. Dann seid ihr im Krieg. Im Krieg seid ihr Kriegspartei. Bitte nehmt es nicht persönlich. Ihr seid Kriegspartei im Krieg, wenn ihr vergesst, dass ein Leben ohne Krieg möglich ist. Ihr seid im Krieg, wenn ihr euch nicht erinnert, dass ein Leben ohne Krieg möglich ist. Ihr seid im Krieg. Ihr seid im Krieg, wenn ihr dem widersprecht. Ihr seid im Krieg, wenn ihr widersprecht, dass ein Leben ohne Krieg möglich ist. Ihr seid im Krieg, wenn ihr widersprecht und meint, im Krieg müsse man Partei ergreifen. Ihr seid im Krieg, wenn ihr widersprecht und meint, im Krieg gäbe es eine richtige Partei. Ihr seid im Krieg, wenn ihr widersprecht und meint, im Krieg wäre das Töten der einen durch das Sterben der anderen gerechtfertigt. Ihr seid im Krieg, wenn ihr widersprecht und meint, im Krieg wäre das Sterben der einen durch den Tod der anderen gerechtfertigt. Ihr seid im Krieg, wenn ihr widersprecht, wenn ihr dem Leben widersprecht, wenn ihr dem Erinnern widersprecht, wenn ihr dem Erinnern widersprecht, dass ein möglichst gutes Leben nur ohne Krieg möglich ist. Ein möglichst gutes Leben ist nur ohne Krieg möglich. Das habt ihr vergessen, wenn ihr dem widersprecht. Ihr widersprecht dem Leben. Ihr sprecht wieder Krieg. Bitte nehmt es nicht persönlich. Bitte nehmt es nicht persönlich, wenn ich euch sage, dass ihr wieder Krieg sprecht. Wenn ich euch sage, dass ihr Kriegsprech sprecht. Wenn ich euch sage, dass der Krieg aus euch spricht. Bitte nehmt es nicht persönlich. Bitte nehmt es nicht persönlich, wenn ich euch sage, dass ich es nicht gut finde, wenn der Krieg auch aus euch spricht. Bitte nehmt es nicht persönlich, wenn ich euch sage, dass ich es ekelhaft finde, wenn ihr Kriegsprech sprecht. Bitte nehmt es nicht persönlich, wenn ich euch sage, dass es mich ankotzt, wie der Krieg aus euch spricht. Ihr kotzt mich an, wenn der Krieg aus euch spricht. Ihr kotzt mich an, wenn ihr Partei ergreift. Ihr kotzt mich an, wie ihr Kriegspartei werdet. Es kotzt mich an, dass ihr vergesst, dass es möglich ist, sich gegen Krieg zu entscheiden. Es kotzt mich an, dass ihr vergesst, dass der Krieg nur eine Wahl lässt. Es kotzt mich an, dass ihr vergesst, dass der Krieg nur die Wahl lässt, sich gegen Krieg zu entscheiden. Es kotzt mich an, dass ihr vergesst, dass ihr euch entscheiden könntet, keine Partei zu ergreifen. Es kotzt mich an, dass ihr vergesst, dass ihr euch für das Leben entscheiden könntet. Es kotzt mich einfach an, dass ihr genau das vergesst, wenn Krieg ist. Ihr kotzt mich an, wenn Krieg ist. Wenn ich sehe, was los ist, Wenn Krieg ist, kann ich nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Wenn ich sehe, was los ist, wenn Krieg ist, möchte ich nicht so viel kotzen, wie ich fressen könnte. Von der Scheiße, die ihr labert, wenn Krieg ist. Wenn ich sehe, was mit euch los ist, wenn Krieg ist, könnte ich einfach nur noch Scheiße kotzen. Scheiße kotzen könnte ich, wenn ich euch ins Konzert der Kriegsschalmeien einstimmen höre. Scheiße kotzen könnte ich, wenn ich höre, wie ihr über Krieg sprecht. Scheiße kotzen könnte ich, wie selbstverständlich ihr es annehmt, dass für Krieg gerüstet wird. Scheiße kotzen könnte ich, wie selbstverständlich ihr Aufrüstung hinnehmt, wie selbstverständlich ihr Bundeswehr hinnehmt, wie selbstverständlich ihr Gelöbnisse hinnehmt, wie selbstverständlich ihr Veteranentage hinnehmt, wie selbstverständlich ihr Rekrutierung hinnehmt, Rekrutierung in der Schule, Rekrutierung an der Uni, Rekrutierung im Jobcenter, Rekrutierung auf Messen, Rekrutierung auf Plakaten, im Radio, im Fernsehen, auf X, auf TikTok, auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram. Scheiße kotzen könnte ich, wie selbstverständlich ihr hinnehmt, dass ihr über Wehrpflicht diskutiert wird. Scheiße kotzen könnte ich, wie selbstverständlich ihr es findet, dass es eine Wehrpflicht braucht. Wie selbstverständlich ihr es findet, aus guten Menschen Soldaten zu machen. Gute Menschen so lange zu drillen, bis nur noch Soldaten übrig sind. Bis nur noch Kanonenfutter übrig ist, das Kanonen futtert, das Kanonen zum Fraß vorgeworfen wird. Scheiße kotzen könnte ich, wenn er denkt, dass Bundeswehrsoldaten nicht dazu da sind, um im Dreck zu krepieren. Scheiße kotzen könnte ich, wenn er glaubt, dass Bundeswehrsoldaten nicht dazu da sind, um im Dreck zu krepieren. Wenn er die Lüge glaubt, die Bundeswehr wäre ein normaler Arbeitgeber. Wenn er glaubt, bei der Bundeswehr könnte er Karriere machen. Wenn er glaubt, es gäbe eine Soldatenkarriere, die anders ist als stumpfes Befehlen, als stumpfes Gehorchen. Als stumpfes Befehlen zu morden, als stumpfes Gehorchen zu sterben, stumpf zu geloben, geloben zu rauben, geloben zu plündern, geloben zu brandschatzen, geloben zu vergewaltigen, geloben zu morden, geloben zu töten befohlen, Kadavergehorsam, gehorcht, gestorben, gemordet, ermordet, verstümmelt, krepiert, Scheiße kotzen könnte ich, Scheiße kotzen könnte ich, aber bitte nehmt es nicht persönlich. Scheiße kotzen könnte ich von eurem Kadavergehorsam, wenn der Krieg an die Tür klopft und ihr Kadavergehorsam die Tür auch noch aufmacht. Scheiße kotzen könnte ich, wenn ihr vom guten Militär erzählt, wenn ihr von eurer Sicherheit erzählt, die vom guten Militär verteidigt wird, die vom guten Militär verteidigt werden muss. Scheiße kotzen könnte ich, wenn ihr vom bösen Militär erzählt, wenn ihr von eurer Sicherheit erzählt, die vom bösen Militär verteidigt werden muss, die vom guten Militär, vom bösen Militär verteidigt werden muss. Vom Guten, vom Bösen, vom Guten, vom Bösen, die Guten und die Bösen, die Bösen und die Guten und vorm und vom und vom und vor und vor und vor und links zwei, drei und stillgestanden. Bitte nehmt es nicht persönlich, sondern rührt euch und kehrt Marsch. Bitte leckt mich tief im Arsch, anstelle mir zu erzählen, es gebe das gute Militär, damit ich dann zum Schluss nicht noch mehr Scheiße kotzen muss. Bitte nehmt es nicht persönlich, wenn ich Scheiße kotze auf euer Militär, wenn ich Scheiße kotze auf jedes Militär, wenn ich Scheiße kotze, weil ihr eigentlich doch wisst, dass jedes Militär die gleiche Moppelkotze wie jeder Krieg doch ist. Nie wieder Krieg, sagt ihr, denkt ihr, nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg, denkt ihr, sagt ihr, nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder Imperialismus, nie wieder Kolonialismus, sagt ihr. Nie wieder Krieg, denkt ihr, nie wieder Faschismus, sagt ihr. Nie wieder Imperialismus, denkt ihr, nie wieder Kolonialismus. Die Faschisten sind immer die anderen, sagt ihr. Die Imperialisten sind immer die anderen, denkt ihr. Die Kolonialisten sind immer die anderen. Die Faschisten wollen immer Krieg, denkt ihr, sagt ihr, wisst ihr. Die Imperialisten wollen immer Krieg, wisst ihr, denkt ihr, sagt ihr. Die Kolonialisten wollen immer Krieg, denkt ihr, wisst ihr, sagt ihr. Die Faschisten sind immer die anderen, denkt ihr, wisst ihr, sagt ihr. Die Imperialisten sind immer die anderen, wisst ihr, denkt ihr, sagt ihr. Die Kolonialisten sind immer die anderen, denkt ihr, wisst ihr, sagt ihr. Die anderen sind immer die anderen. Die Faschisten sind immer die anderen. Krieg wollen immer die anderen. Imperialisten sind immer die anderen. Krieg wollen immer die anderen. Kolonialisten sind immer die anderen. Krieg wollen immer die anderen. Krieg wollen die anderen. Die Faschisten, Krieg wollen die anderen. Die Imperialisten, Krieg wollen die anderen. Die Kolonialisten, Krieg wollen die anderen. Die anderen wollen den anderen Krieg anders als ihr. Die Faschisten wollen den Krieg anders als ihr. Die Faschisten wollen Imperialisten, die wollen den Krieg anders als ihr. Die Kolonialisten wollen den Krieg anders als ihr. Der Krieg und die anderen. Und ihr, die Faschisten, der Krieg. Und ihr, die Imperialisten, der Krieg. Und ihr, die Kolonialisten, der Krieg. Und ihr. Ihr Faschisten und euer Krieg, ihr Imperialisten und euer Krieg, ihr Kolonialisten und euer Krieg und ihr und eure Faschisten und ihr und eure Imperialisten und ihr und eure Kolonialisten und ihr und ihr und ihr und ihr verschwimmt im Krieg, im Militarismus, aufgerüstet im Faschismus, im Imperialismus, im Kolonialismus, aufgerüstet im Krieg, aufgerüstet im Krieg, abgerüstet, abgehalftert im Faschismus, im Imperialismus, im Kolonialismus, im Krieg, im Faschismus, im Krieg, im Imperialismus, im Krieg, im Kolonialismus, im Krieg verschwimmt ihr. Faschismus, Imperialismus, Kolonialismus, Kriegismus verschwimmt. Ihr verschwimmt, ihr werdet verschwimmen, ihr seid verschwommen, ihr werdet verschwommen sein. Verschwommenismus, ihr werdet verschwommen sein, ihr werdet verschwommen sehen. Im Krieg, im Faschismus, im Imperialismus. Imperialismus, im Kolonialismus, im Kriegismus, Verschwommenismus, im Krieg werdet ihr verschwommen sehen. Bitte nehmt es nicht persönlich. Im Krieg werdet ihr blind. Im Krieg seht ihr nichts. Ihr seht nichts. Ihr seid blind. Blind für den Krieg. Ihr seht nicht den Krieg. Ihr seht nicht den Krieg. Ihr seht nicht den anderen Krieg. Ihr seht nicht den anderen im Krieg. Ihr seht nicht den Krieg im anderen. Der Krieg sieht euch im anderen. Der Krieg sieht euch nicht. Der Krieg sieht nur andere. Euch und andere. Im Krieg seid ihr gleich. Ihr und die anderen. Gleich im Krieg seid ihr und die anderen. Die anderen seid ihr im Krieg, sind alle gleich, alle sind gleich im Krieg. Bitte nehmt es nicht persönlich. Bitte nehmt es nicht persönlich. wenn ich euch sage, ihr seid wie die anderen, wenn Krieg ist. Wenn Krieg ist, seid ihr wie die anderen, wenn Krieg ist. Wenn Krieg ist, wollt ihr wie die anderen, die Faschisten, die Imperialisten, die Kolonialisten, das Krieg ist, wollt ihr wie die anderen, wollt ihr wie die anderen, Faschisten, Imperialisten, Kolonialisten, das Krieg ist, ihr, die Faschisten, ihr, die Imperialisten, ihr, die Kolonialisten, wollt, dass Krieg ist. Die anderen Faschisten, die anderen Imperialisten, die anderen Kolonialisten wollen, dass Krieg ist. Ihr und die anderen wollen den Krieg. Die anderen und ihr wollen den Krieg. Alle wollen den Krieg, weil sie denken, dass die anderen anders sind. Die anderen sind anders. Faschisten, Imperialisten, Kolonialisten. Die anderen sind anders als ihr. Faschisten, Imperialisten, Kolonialisten. Andere, ihr. Ihr, andere, ihr seid ihr, andere sind andere, andere sind andere, ihr seid ihr, ihr seid andere, ihr seid nicht andere, ihr seid keine anderen, ihr seid nicht anders, ihr wollt den Krieg wie die anderen, ihr wollt den Krieg. Weil ihr seid wie die anderen sind wie ihr, ihr wollt den Krieg. Bitte nehmt es nicht persönlich. Ihr wollt den Krieg, weil die anderen den Krieg wollen. Im Krieg seid ihr wie die anderen, die wie ihr den Krieg wollen. Ihr wollt den Krieg. Seht es endlich. Thank you. Ihr seht den Krieg vor lauter Toten nicht. Vor lauter Toten wird der Krieg technisch. Ihr seht die Toten im Krieg nicht. Vor lauter Technik wird der Krieg technisch. Im Krieg wird der Krieg technisch. Im Krieg wird das Töten technisch. Im Krieg wird Technik tödlich. Technik tötet im Krieg. Leoparden töten im Krieg. Geparden töten im Krieg. Panther töten im Krieg. Dachse töten im Krieg. Biber töten im Krieg. Marder töten im Krieg. Rochen töten im Krieg. Taurus tötet im Krieg. Heidrun tötet im Krieg. Technik tötet im Krieg. Panzer töten im Krieg. Flugzeuge töten im Krieg. Raketen töten im Krieg. Drohnen töten im Krieg. Kameras töten im Krieg. Algorithmen töten im Krieg. Technik tötet im Krieg. Im Krieg wird Technik tödlich. Technik tötet im Krieg. Ihr seht die Toten vor lauter Technik nicht. Ihr seht die Technik nicht töten. Ihr seht den Krieg technisch. Technisch tötet Krieg. Technik tötet im Krieg. Technik tötet im Krieg. Ihr seht die Toten nicht. Technik tötet im Krieg. Ihr seht die Technik. Technik tötet im Krieg. Ihr seht den Krieg technisch. Technisch führt ihr Krieg. Bitte nehmt es nicht persönlich. Bitte nehmt es nicht persönlich, wenn ich euch sage, dass ihr den Krieg technisch seht. Wenn ich euch sage, dass ihr technisch Krieg führt. Wenn ihr mehr Technik fordert. Wenn ihr mehr Technik für den Krieg fordert. Wenn ihr mehr Technik für den Krieg geliefert haben wollt. Wenn ihr mehr Technik für den Krieg angeschafft haben wollt. Wenn ihr mehr Technik anschaffen wollt für den Krieg. Wenn ihr mehr Technik liefern wollt für den Krieg. Wenn ihr mehr Technik liefern wollt für den Krieg, führt ihr technisch Krieg. Wenn ihr technisch Krieg führt, seht ihr das Töten nicht. Ihr seht die Toten nicht. Ihr seht das Sterben nicht. Ihr seht das Elend nicht. Wenn ihr technisch Krieg führt, führt ihr Krieg technisch. Ihr führt technisch Krieg. Bitte nehmt es nicht persönlich. Eure Kriegstechnik ist es, Krieg technisch zu führen. Technisch Krieg zu führen. Technisch führt ihr Krieg. Eure Kriegstechnik ist es, technisch Krieg zu führen. Eure Kriegstechnik ist es, technisch Krieg zu führen, um das Elend nicht zu sehen. Eure Kriegstechnik ist es, technisch Krieg zu führen, um das Sterben nicht zu sehen. Eure Kriegstechnik ist es, technisch Krieg zu führen, um das Töten nicht zu sehen. Eure Kriegstechnik ist es, nicht zu sehen, was eure Kriegstechnik ist. Eure Kriegstechnik ist Elend. Eure Kriegstechnik ist Sterben. Eure Kriegstechnik ist Töten. Eure Kriegstechnik ist, technisch Krieg zu führen. Technisch führt ihr Krieg. Bitte nehmt es nicht persönlich. Ihr führt technisch Krieg, um das Elend nicht zu sehen, wozu eure Kriegstechnik führt. Ihr führt technisch Krieg, um das Sterben nicht zu sehen, wozu eure Kriegstechnik führt. Ihr führt technisch Krieg, um das Töten nicht zu sehen. Ihr seht den Krieg nicht, wenn ihr ihn technisch führt. Technisch führt ihr Krieg, ihr seht den Krieg nicht. Ihr führt den Krieg technisch, um den Krieg nicht zu sehen. Technisch führt ihr Krieg, ihr seht den Krieg, wenn ihr ihn technisch führt. Ihr führt den Krieg, um ihn technisch nicht zu sehen, führt ihr Krieg. Und ihr seht ihn nicht, ihr seht ihn nicht, ihr seht ihn nicht, ihr seht ihn nicht. Und trotzdem führt ihr Krieg. Bitte nehmt es nicht persönlich. Bitte nehmt es nicht persönlich. Bitte nehmt es nicht persönlich, wenn ich euch sage, dass er Krieg führt. Wenn ich euch sage, dass ihr Krieg wollt. Wenn ich euch sage, dass ich Scheiße kotzen könnte, weil ihr Krieg wollt. Wenn ich euch sage, dass ihr mich ankotzt, wenn Krieg ist. Wenn Krieg ist, haben wir alle verloren. Wenn Krieg ist, haben wir alle ausnahmslos verloren. Ihr kotzt mich an, wenn Krieg ist, weil ihr Krieg wollt, dass Krieg ist. Weil ihr vergesst, wenn Krieg ist, dass Krieg Moppelkotze ist. Für alle, ausnahmslos. Ihr kotzt mich an, wenn Krieg ist, weil ihr vergesst, wenn Krieg ist. Ihr wollt, dass Krieg ist. Ihr wollt, dass Krieg ist. Ihr wollt nicht, dass kein Krieg ist, weil ihr vergesst, dass kein Krieg sein kann, wenn ihr wollt, dass kein Krieg ist. Das vergesst ihr, wenn Krieg ist. Ihr kotzt mich an, weil ihr die Wahl habt, dass kein Krieg ist. Wenn Krieg ist, weil ihr vergesst, dass kein Krieg sein kann, wenn ihr nicht wollt. Weil ihr vergesst, dass kein Krieg sein kann, wenn ihr ihn nicht wollt, kotzt ihr mich an. Bitte nehmt es nicht persönlich, weil ihr eh nichts persönlich nehmt, wenn Krieg ist. Und tschüss.